Zum 23. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung legte der Leiter der Delegation des Kommunistischen Jugendverband Lenin der Russischen Föderation, Ulasimir Isakov, Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation und zugleich erster Sekretär des Zentralvorstandes des Kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation, am 8. Juli an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Flügel Mansudae einen Blumenkorb nieder und verneigte sich davor.